Noch seltener als Frauen spielen nicht heterosexuelle Figuren eine tragende Rolle. Queere und non-binäre Menschen bleiben erzählerisch bis heute die krasse Ausnahme und meist Marker für ein bestimmtes Genre, eine Nische, in der sie stattfinden dürfen. Das Personal der Heldenreise ist also seit jeher wenig divers und bereits das Schema an sich ist sexistisch. Wie der Schriftsteller Joachim Körber in seinem Essay »Queer Denken«, Erzählstrukturen und Weltenbau aus queer-feministischer Perspektive von 2020 beschreibt, kann der Monomythos als zutiefst patriarchalisch Erzählmuster gelesen werden. Die Heldenreise ist demnach wie jede andere kulturelle Norm geprägt von anderen Mustern unseres Denkens wie Heteronormativität, Kapitalismus, Kolonialismus, Eurozentrismus. Fußnote: Heterosexualität und binäre Geschlechterordnung als Norm ergeben die Heteronormativität, also den Anspruch, dass sich alles und alle in diese simple Schublade stecken lassen oder eben als unnormal im Sinne von nicht der Norm entsprechend gewertet werden dürfen. Ende der Fußnote. Die Macht über Auswahl und Gestaltung von Geschichten, so Körber, hatten in der Regel weiße heterosexuelle Männer. Ob die Heldenreise sich durchgesetzt hat, weil sie dem menschlichen Geist das beste narrative Erlebnis bot oder weil sie nur dem männlichen Geist das beste Ergebnis geliefert hat, ist rückblickend schwer nachzuvollziehen. Doch sei schon das Konzept eines Gewinns, ob kapitalistisch oder psychologisch, und der Anspruch eines stetigen Vorankommens eine laut Körber an sich heteronormative Idee. Die allermeisten queeren Personen erfahren ihr ganzes Leben lang Diskriminierung und müssen sich mit sehr viel mehr Hindernissen herumschlagen, um voranzukommen. Eine Identität zu entdecken, die schon immer in einem geschlummert hat und mit ihrer Hilfe die Welt zu verändern, schön und gut. Wer jedoch erst mühsam darum kämpfen muss, die eigene Identität überhaupt erst einmal zu entstigmatisieren, wer den Mangel an Akzeptanz nicht durch einen Auslöser, sondern als existenzielle Urerfahrung kennt, hat Besseres zu tun, als sich in ein Abenteuer zu stürzen.